Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. In Bildung zu investieren, hat noch jede Bundesregierung versprochen. Das ist auch bei der aktuellen nicht anders. Die schwarz-rote Koalition hat es sich zum Ziel gesetzt, die Schulen für die digitale Zukunft fit zu machen und lässt sich das Ganze immerhin 3,8 Milliarden Euro kosten. Geld, das wohl bitter nötig ist, wie Studien zeigen. Danach sind deutsche Schüler in Sachen Digitalkompetenz nämlich im Durchschnitt nur Mittelmaß. Es geht aber auch anders, wie Christiane Habermals festgestellt hat. Dass das John-Lennon-Gymnasium in Berlin-Mitte zur digitalen Avantgarde gehört, sieht man ihm von außen nicht an. Ein gelb gestrichener Altbau, der schon lange keine Renovierungsarbeiten mehr gesehen hat. Doch die Schule ist vor kurzem als erste Smart School Berlins ausgezeichnet worden. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Kolleginnen und Kollegen das so sehr annehmen. Ich kann sagen, die Schülerinnen und Schüler, das ist unglaublich. Ich kann jeden meiner Schüler jederzeit über It's Learning erreichen, weil das auch eine App ist, die haben sie auf ihrem Smartphone. Und die Schüler haben auch Chatrooms selber. Das heißt, das ist wirklich so eine virtuelle Schule geworden, die da entstanden ist, und das war uns überhaupt nicht klar. Schulleiterin Doris Hellmuth sitzt in ihrem Büro und erzählt von der digitalen Revolution, die ihre Schule erfasst hat. Der aktuelle Vertretungsplan ist jederzeit online einsehbar für Schüler und Lehrer. Über die cloud-basierte Plattform It's Learning können Lehrer Unterrichtsmaterialien einstellen, die die Schüler abrufen können, auch wenn der Lehrer krank ist. Umgekehrt können Hausaufgaben digital abgegeben und korrigiert oder in der nächsten Unterrichtsstunde per Computer auf das Smartboard projiziert und gemeinsam diskutiert werden. Fast jedes Klassenzimmer ist damit ausgestattet. Dass die Schule so weit gekommen ist, wo andere Schulen noch buchstäblich in der Kreidezeit leben, hat sie nicht der Berliner Schulpolitik zu verdanken. Für die Smartboards seien Lottomittel beantragt worden. Die Initiative für It's Learning sei vor allem von einem Lehrer ausgegangen, der alle anderen Kollegen angesteckt habe, erzählt Hellmuth. Alle Lehrer haben dann wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt. Und dass wir jetzt iPads kaufen können, verdanken wir zum Teil unserem Förderverein. Doch an der technischen Ausstattung der Schule mangelt es trotzdem immer noch vorne und hinten. Die Computer sind veraltet, das WLAN bricht in dem alten Gemäuer ständig zusammen. Es fehlen weitere Schultablets, zumindest 3 Klassensätze braucht die Schule. Schließlich kann man nicht von jedem Schüler erwarten, dass er ein Smartphone mit Flatrate hat. Und das ist ein Spagat, der schwierig auszuhalten ist manchmal, weil so viel intellektuelle Mühen investiert wurden. Und man sich dann irgendwann fragt, wozu nützt uns das denn, wenn wir immer noch nicht mit den Schülerinnen und Schülern tatsächlich vor Ort im Internet arbeiten können. Das soll sich nun bald ändern. Mit dem Digitalpakt will der Bund noch in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden Euro für die Aufrüstung von Schulen in ganz Deutschland bereitstellen. Für WLAN-Versorgung, Computer, Schulclouds. Doch noch wird mit den Ländern ausgehandelt, wie deren finanzielle Beteiligung aussehen soll. Wenn der Bund in die Hardware investiert, so der Deal, sollen die Länder sich darum kümmern, dass auch alles funktioniert. Das Glasfaserkabel bis an der Schultür verlegt, die Geräte gewartet, Softwareprogramme entwickelt und Tablets angeschafft werden können. Und die Lehrer müssen im Umgang mit der neuen Technik geschult und fortgebildet werden. Denn an vielen Hochschulen ist es derzeit noch möglich, sich zum Lehrer ausbilden zu lassen, ohne je mit digitalen Inhalten in Berührung zu kommen. Albert Rupprecht, bildungspolitischer Sprecher der Union im Bundestag, macht mit Blick auf die Länder deutlich: Entscheidend ist natürlich, dass es keine Investitionsruinen werden. Und da gibt es natürlich auch finanzielle Verpflichtungen, die von den Ländern formuliert sein müssen. Wir werden da als Parlamentarier sehr genau hinschauen, ob das in der Vereinbarung drinsteht, wenn wir Gelder freigeben. Nicht jeder ist überzeugt von der neuen digitalen Schule. Manche Eltern, die ihren Kindern zu Hause den Zugang zum Computer und den Smartphone-Gebrauch zu reglementieren versuchen, fremdeln damit, dass ihre Kinder nun auch offiziell für die Schule an Rechner und Handy hängen. Auch bei den Schülern des John-Lennon-Gymnasiums ist die Freude nicht ungeteilt. Also ich finde es in manchen Fällen hilfreich. Für mich kommt es tatsächlich auf den Lehrer an. Wenn man sich darauf verlassen kann, dann hilft es einem, wenn man krank war, sich wirklich auch auf Klausuren vorzubereiten. Ich glaube einfach nur, dass es eine bestimmte Gruppe an Menschen ein bisschen auslässt, weil ich 2, 3 Leute kenne in unserem Kurs, die nicht jeden Tag aufs Handy oder ins Internet gehen. Also ich finde es ein bisschen blöd, weil man halt nicht wirklich abschalten kann dann zu Hause und oft noch irgendwelche Hausaufgaben auch sehr spät bekommt, da Lehrer das natürlich auch als Ausrede benutzen und sagen so, ja, wir haben es doch gepostet. Wie sehr sich Schule durch die Digitalisierung verändert, weiß auch Schulleiterin Helmut. Auf der einen Seite die Frage, wie gehen wir damit um, dass die Kinder plötzlich auch 24/7 haben? Und wie können wir die Kinder mitnehmen? Und wie können die Kinder uns mitnehmen? Im kommenden Schuljahr will sie 9 Klässler zu digitalen Lotsen für 7 Klässler ausbilden lassen, weil die viel näher an dem Thema dran sind als viele Lehrer. Und Medienerziehung soll fest in jedes Fach integriert werden. Welche Daten gebe ich preis? Woran erkenne ich, ob Seiten problematisch sind? Denn wir wissen, dass unsere Kinder uns eigentlich überlegen sind in der Nutzung der Medien. Die sind viel schneller als wir, aber sie können die Gefahren nicht überblicken. Und das heißt für uns aber auch, dass wir enorm weiterlernen müssen und uns weiterentwickeln müssen. Und zwar in einem Tempo, das die Schule bisher nicht gekannt hat.